Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Meine lieben Brüder, die Versuchungen sind überall. Egal wohin du hinschaust, egal wo du dich hinwendest, findest du eine Fitna. Die Fitna der Frauen, die Fitna des Geldes, die Fitna der Drogen, die Fitna von Alkohol. Irgendeine Fitna, egal wo du dich hinwendest, egal wo du dich hindrehst, du findest eine Fitna, du findest eine Versuchung. Und diese Sache erschwert uns das Leben hier, erschwert uns unser Leben und unsere Religion hier, besonders für die Jugendlichen. Wir wissen nicht, wie wir an unsere Religion festhalten sollen. Wir wissen nicht, wie wir umgehen sollen mit all diesen Versuchungen. Und wallahi, es ist schwer für uns. Aber ich möchte mir und euch damit helfen, inshallah, mit einigen Versen aus dem Koran, aus der Surah Al-Jathiyah, die Knieende, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hamim, dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. In den Himmel und auf der Erde sind wahrlich Zeichen für die Gläubigen. Und in eurer Erschaffung und in dem, was euer an Tieren sich ausbreiten lässt, sind Zeichen für Leute, die überzeugt sind. Und auch in den Unterschied von Tag und Nacht und in dem, was wir vom Tode wieder, und in dem, was Allah in Versorgung von Himmel herabkommen lässt und dann damit die Erde von ihrem Tod wieder lebendig macht. Und im Wechsel der Winde sind Zeichen für Leute, die begreifen. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen, an welche Aussage nach derjenige Allahs und seinen Zeichen. Wollen sie denn sonst noch glauben? Subhanallah, diese Verse, wo wir diese Zeichen, die wir überall sehen, die Zeichen, das erste Zeichen, was hier erwähnt wird, ist das Buch Allahs, der Koran. Und wenn nur der Koran als Zeichen gekommen wäre, hätte uns das gereicht, subhanallah. Doch Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Allah, er zeigt uns Zeichen, die wir nicht verleugnen können. Die Himmel und die Erde. Er zeigt uns Zeichen in den Himmel und in der Erde. Und was zwischen ihnen ist. Er zeigt uns Zeichen in uns selbst. Er zeigt uns Zeichen von den Tieren und von den Pflanzen, die er erschaffen hat. Er zeigt uns Zeichen vom Tag und Nacht, wie sie wechseln im Wind. Er zeigt uns Zeichen. Er zeigt uns Zeichen von dem Regen. Doch die meisten Menschen lehnen diese Zeichen ab. Die meisten Menschen verleugnen diese Zeichen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies sind Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. An welche Aussagen nach derjenige Allahs und der Zeichen wollen sie denn glauben? An was willst du danach glauben, wenn du nicht an diese gewaltigen Zeichen glaubst? An was willst du glauben, wenn du nicht an die Erschaffung der Himmel und der Erde glaubst? Wenn du nicht an dich selber glaubst, wenn du nicht an das glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala das alles erschaffen hat? An was willst du noch glauben? Willst du lügen? Willst du sagen, dass alles durch Zufall entstanden ist? Keiner hat uns erschaffen? Wehe dem, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wehe jedem durch und durch sündigen Lügner, der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden und hierauf hochmütig in seinem Unglauben verharren, als ob er sie nicht gehört hätte. Er tut so, als ob er sie nicht hören würde, doch er hört sie, so verkünde ihm die schmerzhafte Strafe. Und wenn er etwas von unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Er sagt, was ist das? Er macht sich darüber lustig. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Hinter ihnen wartet die Hölle, hinter ihnen wartet das Höllenfeuer. Und es nützt ihnen nicht, was sie erworben und auch nicht, was sie anstatt Allahs angebetet haben. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Dies ist die Rechtleitung. Und diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn verleugnen, für die wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. Subhanallah. Wer nicht an die Zeichen glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, dass Allah uns erschaffen hat, die Himmel und die Erde und was zwischen ihnen ist. Wer nicht daran glaubt, an die Erschaffung von Tag und Nacht, dass es Allah subhanahu wa ta'ala war. Wer nicht daran glaubt, dass er selbst von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen ist, wer nicht daran glaubt, für den gibt es all diese Strafe, subhanallah. Für denjenigen, der sich lustig macht über die Zeichen Allahs, ihn erwartet die Strafe. Und diese Verse, meine lieben Brüder, sind nicht nur an die Nichtgläubigen gerichtet, sie sind auch an uns gerichtet. Wer von uns sich lustig macht über die Verse, über die Zeichen, über die Regeln, die Allah subhanahu wa ta'ala uns bringt, den wird erwartet diese Strafe. Sei nicht von denen, die sagen, ich will den Islam so verstehen, ich will das so verstehen, ich will das so drehen, für mich gilt das heute nicht, früher war das so, heute ist das anders. Sei nicht von denen, die ihren Gelüsten folgen, die dem Shaitan folgen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Was sagst du zu jemandem? Siehst du nicht jeden, der seine Gelüste als Gott genommen hat? Ja? Den Allah trotz seines Wissens in die Irre gehen hat. Schaut mal, er hat Wissen, aber er hat seine Gelüste zu seinem Gott genommen. Deswegen, weil er Wissen hatte und weil er seinen Gelüsten gefolgt ist, hat Allah was? Hat Allah und er ihm das Gehör, das Herz versiegelt und auf dessen Augenlicht eine Hülle gelegt. Wer könnte ihn danach noch recht leiten? Bedenkt ihr denn nicht? Wer könnte dich danach noch recht leiten, wenn die Verse Allahs zu dir kommen, wenn die Zeichen Allahs zu dir kommen und du folgst trotzdem deinen Gelüsten? Du sagst, nein, ich will das so verstehen, ich will das so machen. Dann, nachdem du das so gemacht hast, obwohl du das Wissen hast, tut Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz, deine Ohren, deine Augen versiegeln, verschließen. Und dann bist du in die Irre gegangen. Wer soll dich noch recht leiten, nachdem dich Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geleitet hat? Subhanallah, niemand kann dich recht leiten. Niemand. Versuch mal, dass deine Gelüste dich retten. Wer soll dich dann am jüngsten Tag retten, subhanallah? Keiner wird dich retten können am jüngsten Tag, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt er, bedenkt ihr denn nicht? Denkt ihr nicht nach, meine lieben Brüder, denkt nach. Denkt nach, was ist euch wichtig? Ist ein, zwei Minuten von Genuss von diesseits wichtig? Oder ist das ewige Leben, das ewige Genuss, ist das Wichtige, was wir anstreben sollten? Denkt nach, liebe Brüder, und seid nicht wie jene, die sagen, es gibt nur das diesseitige Leben, wir sterben und leben und nur die Zeit vernichtet uns. Sie haben aber kein Wissen davon, sie stellen nur Mutmaßung an. Sie wollen keine Zeichen hören, sie diskutieren ohne Wissen, sie kommen mit Argumenten, die schon die Mushrikin vor ihnen erbracht hatten. Sie sagen, bringt unsere Väter herbei, wenn ihr wahrhaftig seid. Subhanallah. Sie sagen, bringt unsere Väter, bringt mein Vater und deren Väter und bringt sie alle, die schon gestorben sind. Das ist euer Argument? Was ist mit den Zeichen um euch herum? Was ist mit dem Himmel und der Erde? Was ist mit euch selbst? Was ist mit alles darum herum? Allah hat die Himmel und die Erde und was zwischen ihnen ist, aus nichts erschaffen. Subhanallah. Und das, was schon mal war, wieder zurückzubringen, das ist einfach für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist einfach, subhanallah. Allah sagt, sie sind aus nichts erschaffen worden oder sind sie selber die Schöpfer? Allah sagt, wir haben sie erschaffen, auch wenn sie nicht dran glauben, subhanallah. Wir haben sie erschaffen, auch wenn sie es leugnen, auch wenn du es leugnest, auch wenn du es nicht wahrhaben willst, auch wenn sie es nicht wahrhaben. Allah hat dich erschaffen. Das ist die Wahrheit. Bloß weil jemand die Wahrheit verleugnet, heißt es nicht, dass es nicht die Wahrheit ist, subhanallah. Allah hat dich erschaffen. Oder haben sie einen anderen Gott außer Allah? Bei Allah, nein. Es gibt nur Allah als einzigen Schöpfer. Er ist der Herr der Himmel und der Erde. Er hat uns erschaffen. Makellos ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und was sollen wir ihm antworten, ja Allah? Was sollen wir ihnen antworten, wenn sie all das verleugnen und sagen, bringt doch unsere Väter, wenn ihr wahrhaftig seid. Allah sagt, sagt zu ihnen, Allah macht euch lebendig und lässt euch hierauf sterben. Hierauf wird er euch zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Auch wenn ihr dran zweifelt, an dem es keinen Zweifel gibt. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Doch die meisten Menschen wissen es nicht. Sie werden dann an dem jüngsten Tag. Sie werden das mit ihren eigenen Augen sehen. Doch dann ist es zu spät. Dann ist es die Zeit der Abrechnung. Dann ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Und hört mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesen Versen. Und alles noch in derselben Sure, meine geehrten Brüder. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, an jenem Tag werden diejenigen verlieren, die Nichtiges tun. Und du wirst jede Gemeinschaft knien sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Dies ist unser Buch, damit mit der Wahrheit. Dies ist unser Buch, das mit der Wahrheit gegen euch spricht. Wir ließen alles niederschreiben, was ihr zu tun pflegt. Alles wurde niedergeschrieben, subhanallah. Was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird ihr Herr sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Er wird sie ins Paradies eingehen lassen. Das ist der deutliche Erfolg, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was ist mit jenen, die nicht glauben? Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren und zu ihnen gesagt wurde, sind denn nicht zu euch meine Zeichen stets vorgelesen worden? Aber ihr habt euch hochmütig verhalten und seid ein Volk der Übeltäter gewesen. Und wenn zu ihnen gesagt wurde, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, die Stunde wird kommen. Ja, und an der Stunde gibt es keinen Zweifel, habt ihr gesagt, wir wissen nicht, was die Stunde ist. Wir stellen ja nur Mutmaßungen an. Wir sind davon nicht überzeugt. Sie machen sich lustig über die Verse Allahs. Sie machen sich lustig über die Zeichen Allahs. Sie machen sich lustig über die Stunde. Aber dann, wenn die Stunde eintrifft und sie mit ihren eigenen Augen sehen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und es werden ihnen die schlechten Taten, die bösen Taten, die sie verbracht haben, klar. Und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Du hast dich darüber lustig gemacht, von dem wirst du jetzt umschlungen, subhanallah. Und es wird gesagt, heute werden wir euch vergessen, wie ihr die Begegnung mit uns, mit diesem Tag an uns vergessen habt. Und das ist kein Vergessen, subhanallah, es ist eine Ablehnung. So wie ihr es abgelehnt habt, dass ihr wieder auferstehen werdet. So wie ihr es abgelehnt habt, die Zeichen Allahs anzuerkennen. So wie ihr es abgelehnt habt, Allah anzuerkennen. So werdet ihr am jüngsten Tag dann auch abgelehnt. Ihr werdet nicht gehört werden, subhanallah. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer und ihr werdet keine Helfer haben. Dies ist dafür, dass ihr euch über die Zeichen Allahs lustig gemacht habt und euch das diesseitige Leben täuschte. Heute werden sie nicht mehr aus ihm herausgebracht und es wird ihnen keine Gnade mehr erwiesen. Subhanallah, es wird ihnen keine Gnade mehr erwiesen und sie werden auch nicht mehr rausgebracht. So gehört alles Lob Allah dem Herrn der Himmel, dem Herrn der Erde und dem Herrn der Welten. Ihm gehört die Oberheit in den Himmel und auf der Erde und er ist der Allmächtige und Allweise. Subhanallah, liebe Brüder, diese Verse, das sind gewaltige Verse und wir müssen diese Verse lesen. Wir müssen öfters den Koran lesen. Und für diejenigen, die den Arabisch nicht verstehen, wir müssen die Übersetzung lesen, die Bedeutung lesen, subhanallah. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir täglich im Koran lesen, damit wir solche Ayats lesen, die uns aufwecken, die unseren Iman wieder zu uns zurückbringen, die uns von diesen ganzen Fittern, von diesen ganzen Versuchungen wieder in die Realität zurückholen. Und zwar die Realität, die das sie im Jenseits abspielt. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und uns nicht lustig über seine Zeichen machen. Egal welche Zeichen, egal welche Zeichen zu dir kommen, mach dich nicht darüber lustig. Sag nicht, haha, das ist schon, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, das ist, verleugne nicht die Zeichen. Verleugne nicht oder nimm nicht deine Gelüste als Götter, subhanallah. Möge Allah uns bewahren vor diesen Sachen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die hören und gehorchen und die wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter etwas sagen, dass wir diese Sachen annehmen und dann ihnen gehorchen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns mit diesen Versen hilft, unseren Iman zu stärken. Und eine Nasiha zum Schluss, meine geehrten Brüder, meine geehrten Geschwister im Islam. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Egal wo wir sind, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wo auch immer wir hinkommen, wo auch immer wir sind, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Egal welche Fitna wir begegnen, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren für diesen Fittern. Allahumma gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.